Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dropkick Drama, heute mit ohne Musik am Anfang. Thomas, woran liegt das? Läuft die Aufnahme schon? Ja. Aber es war ja noch gar keine Musik. Nee, woran liegt das? Weiß ich nicht, hast du nicht gesungen? Nee, ich habe zum einen nicht gesungen, das tue ich ja sowieso nie. Du singst doch sonst mal die Telemelodie, das wussten die meisten Leute sicher gar nicht. Nee, die Musik, die ist verschwunden. Das ist nicht das größte Problem, die kann man sich ja wiederholen. Aber für heute ist sie einmal verschwunden. Hast du ein Virus auf deinem Computer? Nee, ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Du musst mal ein bisschen Ordnung halten, ne? Ja, die wird wohl irgendein Untermenü von meinem USB-Stick sein. Vielleicht habe ich die mal aus Versehen gelöscht. Man weiß es nicht. Ist nicht gut. Kann passieren, ist aber nicht so schlimm. Die kriege ich ganz schnell wieder und beim nächsten Mal haben wir wieder Musik. Ja, aber wenn das mit wichtigeren Dingen auch so passiert, das ist nicht gut. Mit wichtigeren Dingen passe ich schon auf. Das ist nicht gut. Wichtigere Dinge sind auch nicht auf meinem USB-Stick, die sind auf der externen Festplatte und da lösche ich nichts. Die sind zusätzlich auf der externen Festplatte, weil nur allein auf der externen Festplatte reicht natürlich nicht für wichtige Dinge, weil wenn die externe Festplatte mal kaputt geht, sind die sonst weg. Dafür ist auch noch der Computer da, auf dem ist es auch noch drauf. Ja, wenn du es auf zwei Festplatten hast, ist es gut. Ja. Ja, heute bei Dropkick Drama 76, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. 76? Ja. Ja, du, das ist eine ganze Menge, bald ist die 100. Ja, und wir wollen heute... Oh, hä? Was ist das denn? Ist das eine Biene oder was? Ja, das ist Motorrad hier. Auf der Straße. Das Motorrad. Ja, macht ja nichts. Nee, macht doch nichts. Gut, wir haben heute Hell in a Cell zu besprechen. Ja. Zuvor kann ich noch eben schnell ankündigen. Und was haben wir noch zu besprechen? Gar nichts. Raw. Nee. ECW? Nee. Wieso das denn nicht? Nee, weil ich das nicht gesehen habe. Ja, ich weiß, aber ich hatte die Zeit anders zu nutzen. Wir müssten mal mindestens über die neuesten Entwicklungen, vielleicht nicht über die Sendung an sich, aber über die neuesten Entwicklungen in Raw wegen Bragging Rights sprechen. Darüber können wir gerne sprechen. Ich habe die Kurzberichte nämlich gelesen. Weil das wäre natürlich wichtig. Ja, ich sag nur, ach, wie schrecklich. So, ich kann auch eben was ankündigen, und zwar Sounds-Ausgabe 2. Nehmen wir mal was an. Was kündigst du denn an? Sounds-Ausgabe 2? Gewinnspiel? Nee. Gewinnspiel gibt es heute nicht. 2000 Euro. Das ist ein Gewinnspiel, dir überlegt, wo der Sieger 2000 Euro gewinnen kann. Du bist verrückt. Ach so. Nee, Sounds Ausgabe 2, ja, Ausgabe 2 ist es mittlerweile schon. Erscheint. Jede Woche die Sendung, ne? Ja, soll jetzt. Erscheint, ja, vielleicht sogar morgen, ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht auch erst nächste Woche. Oder nächstes Jahr. Nee. Auf jeden Fall erscheint die einmal schriftlich auf der Seite und einmal als Audiodatei zum Downloaden. Die Audiodatei wird so sozusagen eine Hörbuchvariante der schriftlichen Version sein. Und in der dieswöchigen Ausgabe wird es 4 Reviews geben. Um welchen Plan, ne? Soweit habe ich schon geschrieben. Es wird 3 Kurzreviews geben, wo nicht Lied um Lied durchgegangen wird, sondern nur so insgesamt. Und es wird dann... Und es wird dann zum Album der Woche noch ein Lied-um-Lied-Review geben. Und es wird reviewed, The Airborne Toxic Event mit dem gleichnamigen Album. Mhm. Pearl Jam, Backspacer. Das ist bestimmt Album der Woche. Bella B, Code B. Ja. Und Muse, The Resistance. Ich schätze, dass Pearl Jam... Lass mich mal überlegen. Album des... der Woche? Ist das bei dir Album der Woche oder des Monats? Warum weiß ich jetzt? Nee, ist Album der Woche. Album der Woche. Ich schätze, dass es entweder Muse oder Pearl Jam ist. Ich tippe aber mal auf Pearl Jam. Ja, an den beiden Alben hat sich das dann auch entschieden. Ob du richtig liegst oder nicht, jetzt entfiel mir das gerade. Das gibt's bei 1, 2 oder 3. Ob du richtig liegst oder... Ja, genau, entscheidet das Licht. Thomas kann es leider nicht sehen. Ich stehe jetzt mit einer Taschenlampe und Richte den Strahl auf die auf das richtige Album. Thomas muss sich noch gedulden. Also bin ich richtig Pearl Jam. Hab ich doch richtig gesagt. Soll ich es dir sagen? Ja, Pearl Jam. Nee, es ist falsch. Es ist Muse. Ja. Wollte ich gerade sagen, Muse. Ich hatte mich versprochen. Ja, ja. Nein, also das Album der Woche ist Muse und ausführlich gibt's da dann, ich denke, nächste Woche. Sag mal nur in einem Wort, wie gefällt dir denn das Bela B Album? Ein Wort. Ein Wort? Ein Satz oder ein Wort? Kannst auch einen Satz sagen. Es ist teils sehr gut, es hat aber auch schlechtere Seiten. Mhm. Heute Abend gibt's im dritten Jahr diese Talkshow 3 nach 9, da ist er ja auch zu Gast. Oh. Dann kommt die? Wir haben ja diese neue Moderatorin, oh. Diese Charlotte Roche, die früher bei Viva eine relativ gute Musiksendung moderiert hat. Und die ist da ja jetzt in dieser normalen Talkshow als Talk-Moderatorin. Und die hat wohl 2006 auch mal in einem Musikvideo von dem Bela B mitgespielt. Und die wird wohl den Bela B dann interviewen, schätze ich mal. Dann wann könnte kommt das interessant werden. Wann und wo kommt das? Es kommt um 22 Uhr im dritten Programm. Das, wie lange geht das? Leider immer relativ spät. Das heißt, es kommt von 22 Uhr bis 0 Uhr. Ja, das kann ich leider nicht gucken, denn heute Abend ist ja um 22.15 Uhr die Oliver Pocher Show und die habe ich mir schon fest auf meinem Zeitplan eingerichtet. Achso, nee, die habe ich mir noch nicht. Hast du die letzte Ausgabe gesehen? Ja, halb, nicht ganz, aber ich fand das sehr gut und deshalb werde ich diesmal ganz gucken. Ich habe die letzte nicht gesehen, da war ja irgendwas anderes. Da ist nämlich übrigens Günther Jauch auch zu Gast heute. Was war denn da? Was war denn Shakira da? War letztes Mal zu Gast. Ich gesehen habe. Wer war letztes Mal zu Gast? Shakira. Ach ja, die soll nicht, das neue Album von der soll nicht so gut sein. Nee, das habe ich auch auf spiegel.de Kultur, Musik gelesen, wo ich jetzt ja auch immer nach Abgehört gucke. Da war in der letzten Abgehört war nichts Besonderes, aber Shakira... Nicht, ich wollte mir diese Edite-CD, die hätte ich mir noch vorgemerkt, aber die wurde da ja auch nicht so fantastisch bewertet. Welche, sag doch mal, ich habe es nicht verstanden. E-D-I-T-O-R-S. Editors. Genau. Also, ja. Der Albumtitel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die wird relativ kritisch von vielen gesehen. Viele sagen, dass die ersten beiden Alben von denen sehr gut gewesen sein sollen und dass das neue jetzt mal nicht so toll sein soll. Naja, noch ist die ja nicht raus. Die ist raus. Nein? Ich meine, die wäre auch heute rausgekommen. Oh, das ist gut. Ich muss gleich eben gucken. Ich bin nämlich noch gleich bei Mediamarkt. Ich wollte mir eigentlich die Gossip holen, aber dann muss ich da ja mal ein bisschen durchhören. Was ganz interessant ist, die Gossip wurde jetzt erst diese Woche im aktuellen New York Times Music Podcast besprochen. Obwohl die ja schon eine ganze Weile auf dem Markt ist. Was sagen die da so? Dass die in den USA doch erst später gekommen ist. Oder dass die, weil die so erfolgreicher ist, dass die New York Times sich gesagt hat, die ist jetzt so erfolgreich, da haben wir nicht mit gerechnet, dann werden wir die jetzt nachträglich doch noch reviewen. Die ist, wobei die nie ganz eindeutig sagen, ob denen die Platten gefallen oder nicht. Die beschreiben das halt. Und was das Gute an dem Podcast ist, dass die sehr viele Beispiele dann bringen. Das heißt, der erzählt irgendwas über ein Lied und dann kommt auch ein Ausschnitt aus dem Lied. Ja, das würde ich auch gerne machen, aber das darf ich natürlich aus rechtlichen Gründen so gar nicht. Wenn das gehen würde, würde ich das natürlich gerne machen, aber ich glaube, da könnte man Ärger bekommen. Spiegel sagt, ich habe mir heute eine CD gekauft, da warte ich schon 2 Wochen drauf, weil da gab es vor 2 Wochen nicht im Abgehört, sondern im Spiegel Kulturteil, Online-Teil, einen eigenen Artikel drüber, über eine CD und die ist jetzt heute endlich erschienen und die habe ich mir heute natürlich auch gleich gekauft. Die habe ich jetzt einmal gehört und die ist sensationell gut. Welche ist das? Habe ich mir gleich auf Amazon im Anschluss von der Frau 4 weitere CDs noch bestellt. Uiuiui, welche ist denn das? Und zwar ist das eine Klassik-CD. Ich höre ja sonst so gut wie gar keine Klassik, nur vielleicht, weiß ich nicht, 2 oder 3 CDs im die Jahr. Die Muse, die ging auch so ein bisschen in den Klassik-Bereich, ne? So ein ganz bisschen teils, so ein... Bitte was? Die Muse-CD, die ging teils so ein ganz bisschen in den Klassik-Bereich, fand ich. Ja, weil die da Streicher und so dabei haben. Mhm. Und das störte mich aber nicht wirklich. Das war ja als Symphonie angelegt und ich habe mir jetzt eins geholt von einer Violinistin. Ja. Und das klang schon in dem Review vom Spiegel ganz interessant, weil die haben das dann teilweise mit Heavy Metal und so verglichen. Und das war ganz interessant und geholt. Und zwar ist das von Janine Jansen. Das ist eine holländische Geigerin, Beethoven, Briten, Violinkonzerte. Also von beiden jeweils ein Violinkonzert. Jeweils so, das eine geht so eine Dreiviertelstunde und das andere geht, glaube ich, so, weiß ich nicht, so 30 Minuten. Und die habe ich jetzt einmal durchgehört. Die ist super. Die ist sensationell. Also speziell das zweite Stück von dem Briten, das ist ja ein etwas aktuellerer. Normalerweise hast du ja, wenn du Klassik hörst, 1700, 1800, 1900 irgendwas. Und dieses Stück von dem Benjamin Britten ist wohl 1940 zum ersten Mal uraufgeführt worden. Und der Benjamin Britten, der ist auch erst 1976 gestorben, also das ist noch ein relativ junges Stück. Und das ist also, das ist unglaublich gut. Mhm. Ja, da kann ich nichts weiter zu sagen, die kenne ich nämlich nicht. Da musst du dir mal unbedingt was von anhören. Also es ist sensationell gut. Was ich auch interessant finde, was dann so man lesen kann, die spielt ja auf einer Geige, die 1726 von dem Stradivari erbaut worden ist. Und da gibt es wohl so einen Verein, der diese richtig alten Instrumente ja quasi im Besitz hat oder sammelt oder wie auch immer und dann bestimmte Geiger, die wirklich gut sind, aussucht und denen dann diese alten Geigen, die ist ja jetzt fast 300 Jahre alt, ausleiht, damit die die spielen können. Mhm. Auch interessant. Weil die nicht wissen, wie teuer das Ding ist. Ach, bestimmt einiges. Also das kannst du nicht einfach, wenn du nach dem Konzert ins Hotel gehst, mal eben zur Seite legen und dann zum Frühstückstisch gehen. Das ist gefährlich. Na gut, das war auf jeden Fall unser heutiger Musikteil. Ja, also von Janine Jansen, Beethoven und Briten Violinkonzerte. Ist erschienen bei Decca und würde ich jedem nur ans Herzen legen. Ja, ich suche ja noch immer Blackfish Champions. Das letzte Mal, als ich beim Mediamarkt war, auch schon wieder gesucht, aber habe ich noch immer nicht gefunden. Etwas ärgerlich, denn das fand ich sehr gut, als ich da mal reingehört hatte, aber sag immer noch. Gar nichts. Was ist das für Musik? Das kann ich dir auch jetzt noch nicht sagen, so genau. Ich weiß es nicht. Ich hatte da auch nur ganz kurz reingehört, aber mir gefällt, das ist... Gitarrenmusik oder was ist das für Musik? Ja, so ein bisschen Gitarren dürfte schon. Ist nicht so laut, ist ruhiger. Es sind, die haben so einen netten, schönen britischen Akzent, der hat es mir auch gleich angetan und ja, die CD habe ich noch immer nicht gefunden. Wäre bist du darauf gekommen? Hast du die in der Zeitung irgendwie gelesen? Ich habe in der Visions ein Review gelesen, die haben dem 9 von 12 Punkten gegeben und ich habe dann illegal mal bei YouTube da mal reingehört. Bei YouTube ist nicht illegal. Na gut, stimmt. Die meisten stellen da ganz legal ihre Musikvideos rein. Ja. Weil da kannst du ja nur anhören, da kannst du ja nicht runterladen und dann weiterverteilen. Und das ist ja quasi wie Musikfernsehen. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich da... Die sind in der Regel nicht illegal bei... Ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe es bisher noch nicht gefunden. Dann werde ich mal nach der anderen CD noch gucken bei Mediamarkt und Gosse, muss ich mir mal überlegen. Ist so eine Sache. Ich muss da mal ein bisschen reinhören. Ich habe da auch lange drüber überlegt, habe aber gesagt, nee, muss ich nicht unbedingt. Ich habe die jedes Mal wieder in der Hand. Ja. Denk dran, die gibt's bei Amazon für 6,95. Als Download, ja. Wenn ich die allerdings neu kaufe, kann ich die auch für 8 Euro wieder verkaufen. Das bringt natürlich auch wieder was, ne? Weiß ich nicht, ob man die so leicht verkauft. Doch, die kann man vor allem momentan sehr gut verkaufen, denn bei Amazon ist da wohl so eine große Nachfrage drauf, die da steht jetzt gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Wochen. Also wenn ich die jetzt reinstelle und schreibe sofortiger Versand, dann dürfte die sehr schnell weggehen. Mhm. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich hatte, wann war denn das? Gestern oder vorgestern nochmal bei Saturn nach ein paar CDs geguckt, habe auch so gut wie nichts gefunden. Also ich fange jetzt mittlerweile an, fast alles über Amazon zu bestellen, wenn ich das als CD haben will. Oder dann halt als Download, wenn es das gibt, obwohl bei einigen der CDs, die ich haben will, da gibt es die Downloads nicht. Und das hat keinen Sinn mehr. Hier Saturn kannst du vergessen. Mediamarkt ist relativ gut, aber da muss ich dann immer statt auswärts fahren. Und ich mache das lieber statt einwärts bei Saturn, weil ich dann noch andere Sachen, andere Einkäufe. Der Saturn ist wirklich nicht mehr so gut bei euch? Ja, aber interessant. Nee, ist schlecht. Also nur noch so die Standardgeschichten, die halt jeder kauft. Aber so diese ungewöhnlicheren Sachen, die auch so in der Visions stehen oder jetzt spezielle Sachen, wie diese Klassik-CD, schwierig. Also ich muss sagen, dass... Also ich habe die Klassik-CD heute zum Beispiel auch nicht bei Saturn gekriegt, sondern ich bin dazu... Schmorl und Seefeld ist ja nicht hier das Buchgeschäft. Die haben aber unten auch so eine Abteilung, wo die auch Musiknoten und sowas verkaufen, Musikbücher und auch Musik-CDs. Und die hauptsächlich Klassik und ein bisschen Jazz und Pop. Und da hatten sie die, das Problem ist halt nur, die sind schweineteuer. Also für die CD habe ich fast 20 Euro bezahlen müssen. War es mir aber wert, hat sich auch gelohnt. Aber dementsprechend habe ich die anderen CDs, die ich von der Frau dann haben wollte, bei Amazon bestellt, weil die meisten da unter 10 Euro waren. Aha, naja, mir gefällt die Auswahl bei Mediamarkt weiterhin sehr gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bekomme da eigentlich fast alles, was ich will. Und manchmal überrascht es mich auch, was die haben. Der Unterschied zwischen Mediamarkt und Saturn, weil in der Stadt hier ist Saturn und Mediamarkt, das halt stadtauswärts ist, wo ich dann mit der Straßenbahn hinfahre, die sind auch relativ gut. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe, einzige, was ich letztes Mal da nicht gefunden habe, ist die Jab von Japan Droids, wenn man das so aussprechen sollte. Ja, ich weiß, was du meinst, diese zwei Männer. Die sollen nämlich auch sehr gut sein, die habe ich da leider nicht gefunden, da hätte ich dann auch noch gerne mal reingehört, aber naja. Da habe ich mir mal, glaube ich, die Ausschnitte aus auf Amazon angehört. Das kann man ja durchhören. Das hatte mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Da dachte ich aufgrund der Visions-Kritik auch, dass die besser wäre. Die ist auch ziemlich gut bewertet worden bei Spiegel abgehört. Mhm. Aber da stimme ich halt dann doch nicht immer mit überein. Und in dem Fall war das nicht so meine Sache. Tja. Ansonsten, was ich auch nochmal gesucht hatte, ist die Frank Turner CD, die hatte ich allerdings beim Mediamarkt auch nicht gefunden. Die lohnt sich, die habe ich ja bei iTunes von meinem Geburtstagsgutschein mir gekauft. Ja. Die lohnt sich als Deluxe Edition, weil in der Deluxe Edition sind 4 oder 5 Zusatzstücke, wo Stücke von der normalen CD in der Akustikversion drauf sind. Und da gefällt mir von einigen Stücken die Version besser als die Originalversion. Das hatte ich bei Portugal The Man, dass mir die Akustikversion teils besser gefiel. Ich hatte auch erst nur die Akustikversion gehört und mir fiel gar nicht auf, dass das gar nicht die richtige ist. Ich hatte, da waren ja in dieser Special Edition 2 CDs drin und da stand nirgendwo drauf, was ist. Diese naja. Frank Turner, die ist als iTunes-Download ganz gut, weil da auch das Booklet mit den Texten dabei ist. Und das ist so eine Musik, wo die Texte fast wichtiger sind als die Musik. Und das sind sehr schöne Texte. Aber ja, so eine Musik mag ich sehr gerne, dann ist das für mein Album. Aber über die längere Dauer, muss man sagen, ist sie auch ein bisschen eintönig. Ist das Booklet als Download mitgeliefert? Oder? Ja, da hast du dann so eine PDF-Datei und da ist dann das Booklet mit den Texten und so mit dabei. Ach, das hatte ich auch noch nie. So, das habe ich schon mal bei 3, 4 Alben gehabt. Leider machen das noch nicht alle, aber ich vermute, dass sie irgendwann mal dazu übergehen. Also zum Beispiel das letzte Bruce Springsteen-Album, dieses Working on a Dream, da war das auch so. Und es war noch ein Musikvideo dabei, das war bei Bruce Springsteen auch so. Und bei diesem Frank Turner ist zu einem Stück The Road ist da auch das Musikvideo mit dabei. Wenn sie das jetzt mehr machen würden, dann würde ich auch anfangen bei Amazon zu downloaden, weil die Texte sind mir immer sehr wichtig und... Das war im iTunes Store. Achso, bei iTunes Store. Der iTunes Store hat einen Nachteil, finde ich. Und zwar, da musst du... Oh, das ist mir übrigens auch aufgefallen bei deinen importierten CDs. Du musst darauf achten, das musst du in deinem iTunes ändern, dass du, wenn du eine CD importierst, die auf das MP3-Format... Ja, das ist MP4, ne? Das fiel mir letztens auf, als ich eine MP3-CD brennen wollte. Das ging gar nicht. Das ist vom Apple iTunes das iTunes-proprietäre Protokoll. Das heißt, das spielt der iTunes Store und das kannst du auch auf den iPods verwenden, aber auf vielen anderen MP3-Playern kannst du dieses Format nicht abspielen. Ich habe ja zum Beispiel diesen SanDisk-Player, auf dem kann ich die Sachen, die ich mit dem Format importiert habe, nicht abspielen. Und wenn du dann erst, das kann man aber auch im iTunes, da kann man auch ein Album markieren und dann in MP3 konvertieren. Bloß dann konvertierst du zweimal und dadurch wird die Tonqualität schlechter. Deshalb musst du bei dir unbedingt bei den Einstellungen im iTunes, in den erweiterten Einstellungen beim Importieren umstellen von AAC, heißt das, glaube ich, dieses M4A, heißt, glaube ich, der AAC, auf MP3. Und dann auf 256. Ja, das habe ich. Weil ansonsten musst du dieses ganze Zeug irgendwann wieder konvertieren, wenn du mal irgendwann einen anderen Player brauchst oder so. Oder wenn irgendwann Apple mal sagt, wir machen jetzt keine iPods mehr. Das ist ziemlich dämlich. Das habe ich nämlich zu Anfang auch mit allen meinen CDs gemacht, bis mir das irgendwann mal aufgefallen ist. Und das ist natürlich der Nachteil, auch wenn du im iTunes Store kaufst im Vergleich zum Amazon. Bei Amazon hast du halt gleich die MP3s im iTunes Store hast halt das AAC und das musst du halt, wenn du es auch auf nicht iPods hören willst, erst dann konvertieren wieder. Aha. So viel Ja, zur Musik und iTunes und Tralala. wollten auch nur über Wrestling sprechen. Ja, wir wollten jetzt Da zu war Hell noch in a das Cell Match. 2009 kommen. Ein tolles Set, muss ich erstmal sagen. Das gefiel mir sehr gut mit diesem. Mit diesen Stahlwänden, die da so hingestellt wurden, diese Käfigwände. Das passte schon mal sehr gut zu dem Pay-Per-View. Ein Fest. Ein Käfig. So ein Käfigseite, so ein. Ne? Ich weiß gar nicht, worüber sprichst du jetzt im Moment? Über das Set. Das Entrance-Set. Ja, ich habe das mit dem Fett nicht verstanden. Meine Ohren sind noch ein bisschen verstopft wegen der Erkältung. Naja, sprechen kannst du auf jeden Fall wieder. Ja, aber ich merke das schon in der Stimme, dass es mich auch anstrengt. Bei Green Day warst du Weil wir nicht, ja wa? heute eine 4-Stunden-Sendung haben, wird das sicherlich anstrengend. Ne, das geht nicht, ich muss ja noch zum Mediamarkt. Bei Green Day warst du nicht, oder? Nee, du, da Na, war das ist ich. schade. Am Dienstag war meine Stimme ganz weg. Da bin ich morgens aufgewacht und konnte nur noch krächzen. Da Montag, Dienstag hätte ich halt nicht zur Arbeit gemusst. Da war ich Montag auch da. Aber am Dienstag habe ich dann eine E-Mail geschickt, ich komme nicht zur Arbeit. Und dann habe ich schon gemerkt, so Dienstag mittags wurde nichts besser. Halt. Und dann habe ich noch schnell das Hotel storniert für Mittwoch, weil Mittwochabend, das wäre gar nicht gegangen. Das ist natürlich blöd, weil jetzt die Karte kannst du natürlich einen Tag vorher nicht zurückgeben und die Bahnfahrt auch nicht. So ohne weiteres, glaube ich, habe ich jedenfalls nichts gefunden. Ja, dass ich da im Prinzip dann die 50 Euro verloren habe und nicht zum Konzert konnte. Ja, das ist natürlich nicht so passend. Glücklicherweise ist das Green Day Konzert am Mittwoch gewesen und das Pixies Konzert am Sonntag und nicht umgekehrt. Wenn nämlich das Pixies Konzert am Mittwoch gewesen wäre, da hätte ich mich hingeschleppt. Weil da habe ich ja nun wirklich 20 Jahre drauf gewartet und das wäre mir sowas von egal gewesen. Und wenn ich da tot umgefallen wäre, da wäre ich mich hingeschleppt. Ja. So, Hell in a Cell beginnt mit dem Opener, schlauerweise. Und schon hier kommt ein Hell in a Cell Match, und zwar um den World Heavyweight Title zwischen CM Punk und The Undertaker. Es gibt übrigens ein neues CM Punk T-Shirt, was mir gut gefiel. Ja, das gibt's schon ein bisschen länger. Du meinst dieses mit dem runden Kreis, ne? Ja. Das Ja, gibt's schon Kreis. länger. Naja. Also mit dem Teil, doch, das gibt's schon bei den SmackDown-Shows hat er es schon regelmäßig angehabt. Ich hatte auch mal interessanterweise das einmal gesehen und das ist mir auch sofort aufgefallen. Und dann dachte ich, ach, das ist ja super. Und dann hat er die Woche danach aber wieder das alte angehabt. Und dann in der übernächsten Woche aber wieder das neue. Also hat er wohl noch einmal vergessen. Ja, da überlege ich schon, ob ich mir das im November vielleicht zulege. Tja. Ja. Tja, müssen wir Dann im mal gucken. November ist ja SmackDown und ECW zum Glück in Hamburg und neben dem Tour-T-Shirt muss ich mal überlegen und da könnte das hier im Punk-T-Shirt eventuell auch dabei sein. Mal sehen. Ja, nicht Tour-T-Shirt. Ja, das ist komisch, oder? Dass der Main-Event gleich am Anfang kommt. Der SmackDown Main Event, ja. Das Ich Wochenende. habe hier gelesen, dass das an Undertaker liegen soll, dass der gesagt hat, nee Leute, du, ich bin nicht fit genug, ein Main Event zu bestreiten und ich werde nicht so gut so ein gutes Match hinlegen können, um gegen die anderen beiden Hell in a Cell Matches zu bestehen. Deshalb packt mich doch mal etwas weiter unten in die Card und die Leute haben ihn dann gleich in den Opener gepackt. Ja, fand ich seltsam, denn so schlecht fand ich den Kampf gar nicht. Er war zwar extrem kurz, das schon, aber so in der Kürze war das an sich relativ schlüssig und ganz okay. Das Also Publikum war ganz auf jeden Fall interessant. besser als ein Opener. Ja, das Publikum war auf jeden Fall ganz interessant. Hier gab es nämlich Punk und Taker Chance abwechselnd. Ja, es gibt halt einige Fans, die finde ja CM Punk auch ziemlich gut, die den auch noch ziemlich gut finden und die einfach, dass er auch einen guten Bösewicht spielt. Also Das die ist CM ja auch, wenn ich Punk-Rufe den waren. Part mag, die dann auch jubeln. Es gibt ja auch Leute, die dann für Jericho jubeln und es gab ja später auch Leute in der Stadt, die auch für Orton gejubelt haben, weil sie John Cena nicht abkönnen. Nee, also CM Punk wurde auf jeden Fall von den älteren Leuten bejubelt und die Undertaker-Rufer waren auf jeden Fall heller. Ja, das Match geht 10 Minuten 25 und CM Punk nimmt sich dann am Ende einen Stuhl, rennt auf Undertaker los. Dieser zeigt einen Big Boot, sodass Punk den Stuhl voll gegen das Gesicht kriegt. Es folgt der Tombstone Piledriver und das ist dann der Dreikampf nach nur 10 Minuten 25. Damit außer dem Frauenmatch das kürzeste Match des Abends. Nee, gar nicht wahr. Totaler Quatsch. gleich wieder vergessen, was ich gesagt habe. Nur McIntyre war bestimmt das kürzeste Match. Nee, oder? Ja, doch. Hm? Ja, richtig. Bekommt von mir 3,5 Sterne der Opener. Ja, ich gebe dem sogar 3,5. Ich fand das relativ gut, dass sie doch einigermaßen auch den Käfig eingesetzt haben und viel da. Ja, das fand ich sehr gut. Das war so das klassischste Hell in a Cell Match, war hier falsch viel mit dem Hell in a Cell, mit dem Käfig gemacht wurde. Genau. Das ist mir auch aufgefallen. Das war bei den anderen gar nicht so. Das fand ich relativ gut. Dabei ist aber natürlich dann auch aufgefallen, dass dass sie kein Blut einsetzen durften, dass das hier schon gestört hat. Weil normalerweise, wenn du mit dem Kopf gegen einen Käfig, dann ist das natürlich die Stelle, wo die dann anfangen zu bluten. Und das ist, wenn du das jetzt vergleichst mit älteren Hell in a Cells, merkt man natürlich, dass es dann unrealistisch ist ein bisschen. Mit dem kein Blut habe ich nachher noch was zu sagen. Da muss ich noch eben meinen Kommentar abgeben nachher. Ja. Ich fand das auch relativ gut, dass Undertaker wurde so als der körperlich Überlegene dargestellt. Aber dann hatte CM Punk irgendwann mal so eine Szene, wo er einen Dropkick gegen die Ringtreppe gemacht hat und dadurch die Ringtreppe gegen Undertakers Knie gekommen ist. Wo er dann die ganze Zeit Undertakers Knie beackert hat. Dass er dann im Prinzip durch eine intelligente Aktion und dadurch, dass er immer wieder auf das Knie gegangen ist, halt doch eine echte Chance hatte. Und ich habe ein paar Mal gegen Ende des Kampfes auch gedacht, das gibt's ja nicht. Das könnte sein, dass CM Punk das sogar gewinnt. Aber das war spannend gemacht und mir gefiel es sehr gut. Ja, fand ich auch relativ gut. Und ich fand das dann leider am Schluss dann enttäuschend, dass Undertaker doch gewonnen hat. Und bin mir nicht so sicher, da gibt es ja ein paar Gerüchte, woran das lag. Hast du das auch gelesen? Was denn? Vielleicht habe ich es gelesen, ich weiß es nicht. Also es gab im Internet irgendwie die Gerüchte, wo aber viele sagen, das stimmt alles nicht, das sind wirklich nur Gerüchte und glaubt da nicht dran, dass CM Punk sich unbeliebt gemacht hätte, weil der hätte irgendwie auf der Europa-Tour, auf der letzten, hätte der nicht Kleidung getragen, die der Kleiderordnung von WWE entsprechen. Die müssen da ja wohl bei offiziellen Anlässen irgendwie so Stoffhosen und Hemd oder Polo-Shirt zumindest tragen. Und das hat er wohl nicht gemacht. Ich nehme an, er ist damit T-Shirt und Jeans rumgelaufen und dann hat wohl Undertaker ihm darauf hingewiesen, Junge, du bist hier Champion, du musst dich auch wie ein Champion kleiden. Und dann soll wohl CM Punk geantwortet haben, guck dir doch mal John Cena an, wie läuft der denn rum? Und das hat wohl Undertaker dann da irgendwie dem Management gesagt, und weil er sich so respektlos verhält, kriegt er den Titel aberkannt. Ich glaube, das habe ich gelesen. Wenn das stimmen würde, dann muss ich sagen, dann ist das wirklich ziemlich kindisch und ziemlich albern und wäre übrigens auch nicht so gut für Undertaker, wenn er wegen solcher Kinkerlitzchen da Ärger macht. Genau, das wäre für den Undertaker nicht gut. Von Seiten CM Punk kann ich das verstehen. Hattest du das auch gelesen? Ja, ich glaube, das hatte ich auch gelesen. Da hatte ich mir jetzt aber nicht so groß drüber Gedanken gemacht. Ich halte es auf jeden Fall für einen großen Fehler, Undertaker den Titel zu geben, wenn Undertaker im Moment so angeschlagen ist, dass er keine Hausshow machen kann. Ja, das passt natürlich schon mal gar nicht. Smackdown-Taping, was jetzt heute im Fernsehen läuft, durchliest, da kämpft er ja auch schon wieder nicht. Da ist ja auch wieder nur. Das ist natürlich fehlend. Ein Champion, der gehört natürlich auch in die Wochen- und Hausshows und das ist natürlich schlecht, wenn man dann einen hat, der das nicht so kann. Ja. Auf jeden Fall hatten wir beide auf Undertaker getippt, also 1-1. So, ja. Das zweite Match. John Morrison gegen Dolph Ziggler und es ging um den Intercontinental-Titel. Es gab in diesem Match die einzigen This is Awesome Chants am Abend. Mhm. Es ging 15 Minuten 43. Es war ein sehr, sehr schönes Match, wie ich finde. Und John Morrison hat, ich glaube, nach dem Starlight Pain gewonnen. Thomas, deine Meinung? Also, ich esse gerade einen Muffin. Muffin. Ja, das ist aber ganz ungesund, du. Ja, deshalb dachte ich, jetzt kann ich mal zwei Happen hier abweichen. Ja, dann setze ich noch was nach. Nee, es war ein sehr schönes Match. Beide haben viel Aktion gezeigt. John Morrison hat vor allem durch seine High-Flying-Action und mit den ganzen Kicks und so sehr geglänzt hier. Also mir gefiel das echt sehr, sehr gut. Ich gebe dem Ganzen 3,75 Sterne. Ich gebe dem 3,5 Sterne. Ich gebe dem 3,4 Sterne. Ich fand, der Anfang mit dem ganzen Neck-Wrestling war für mich etwas zu lang gezogen. Dann wurde es für mich dann schon ein bisschen langweilig. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt haben sie da so super Highflyer. Was soll das denn jetzt? Warum machen sie jetzt die ganze Zeit Match Wrestling? Das zog sich für mich ein bisschen zu sehr in die Länge. Als diese Phase vorbei war, muss ich dir zustimmen, danach war es für mich dann auch ein super Match. Aber ich fand, es war ein Tick schwächer als das Hell in a Cell Match. Ja, auf dem Cyborg bei Moonsoul.de haben über die Hälfte der Leute abgestimmt, dass das das Match des Abends war. War es bei mir nicht, das kommt noch. Nee, war es bei mir auch nicht. Aber zweiter Platz, würde ich sagen. Ja, zweiter Platz bei mir. Nee, bei mir nicht. Gut. Das dritte Match war ein Match um die Divas Championship zwischen Alicia Fox und Mickey James, aktuelle Championess, auch weiter nach dem Match. Und da bei dem Match dachte ich doch wirklich, warum gibt man so einer grauenhaften Vorstellung denn überhaupt Pay-Per-View-Zeit? Ich fand das nicht so schlimm wie gedacht. Ich fand es ziemlich schrecklich. Ich war positiv überrascht, weil ich dachte, als ich das so gesehen habe, Mensch, die Alicia Fox, die ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Nee, die ist nicht so schlecht, aber Mickey James, die wird ja echt immer schlecht. Also das ist ja nicht mehr auszuhalten. Hm. Kann ich nicht sagen. Die hat, ja. Ich fand, dass man bei diesem Match gesehen hat, dass die Vorstellung in der Vorwoche bei Raw gegen, wer war das da? Rosa Mendes. Mhm. Dass das wirklich da an der Rosa Mendes lag. Ich fand, das war war für ein Frauenmatch okay. Die Moves haben alle so einigermaßen gepasst und dieser DDT am Ende, ich weiß nicht, ob das ein Unfall war oder ob das wirklich so geplant war. Also wenn das so geplant war, muss ich sagen, war das ein sensationeller Move. Der sah ja wirklich, wie die Alicia Fox da gefallen ist. Das sah ja wirklich gefährlich aus. Ich dachte, die hat sich wirklich verletzt. Ja, das lag daran, dass sie so lange Beine hat und die dann erst noch so nach... Ob die wieder aufsteht. Ja, das lag an den Beinen, weil die halt so lange sind von der Alicia Fox und die kamen dann da halt etwas später auf und bogen sich dann noch etwas. Das sah natürlich sehr gut aus. Das sah gut aus. Also ich fand das für ein Frauenmatch mal wieder eines der besseren. Also ich denke, das Finish, sowas kann man so machen. Das tut nicht so weh. Das kann man... Ich denke, das war schon gedacht. Also wie gesagt, ich fand es nicht so schlecht. Ich würde dem durchaus 2 Sterne geben. Ich habe dem 1 Stern gegeben. Das Ganze ging 5 Minuten 20. Mickey James hat gewonnen. Du hast auf Mickey James getippt, ich auf Alicia Fox, also liegst du zurzeit vorne. Ist auch gut so. Nee. So, vierte Match um die Unified Tag Team Title. Hier fiel mir auf Rey Mysterio auch ein neues T-Shirt. Ja, das mit diesem... 619 und dann da diesem Bilderchen drin. Finde ich nicht so schlecht. Ich auch nicht. Chris Jericho und The Big Show, aktuelle Champions, trafen auf Batista und Rey Mysterio. Deine Meinung? Achso, ja, das Match war ganz gut, war ein klassisches Tag Team Match und das hat Spaß gemacht. Es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, na, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. So zum Beispiel diese alberne Szene, als Rey Mysterio da auf die Schultern von Batista geklettert ist. Und das wurde früher ja auch schon gemacht, das finde ich aber jetzt nicht wirklich schlimm. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil sie gesponsert sind von den Teenage Mutant Turtles und die waren ja auch im Haus. Ja, das fand ich ja jetzt völlig bekloppt. Die machen wahrscheinlich solche unrealistischen Moves in den Filmen auch. Ich habe die Filme ja nicht gesehen. Nee, also das wird davon aber nicht kommen, denn diesen Move, den haben sie früher ja auch schon gemacht, als sie Tag Team Champions waren. Naja. Ich fand das jedenfalls ganz gut und ich fand auch das Ende sehr gut. Also als Raider quasi in die Faust vom Big Show reingesprungen ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau. Also das Match war voller Spannung. Ich saß da echt... Ja, sehr, sehr gutes Ende. Und ich fand es auch das richtige Ende im Prinzip, dass Jericho und Big Show gewonnen haben, obwohl ich mir nicht mehr sicher war, was ich getippt hatte. Du hattest auf Batista und Rey Mysterio getippt, ich hatte auf Y2J und Big Show getippt und ich saß bei dem Match echt vor dem Fernseher erstarrt, voller Spannung und hatte echt abgewartet und hatte ganz gehofft, Y2J, Big Show, und dann sah das ganz halt wieder anders aus. Also das war für mich eindeutig das spannendste Match des Abends. Da hatte ich echt... Jericho hat auch einige Jubelrufe abbekommen. Mhm. Da habe ich echt sehr stark mitgefiebert, war sehr schnell, alle haben ihre Attacken ausgepackt, das war echt super, also da kann man nichts anderes sagen. Big Show und Chris Jericho, wie gesagt, gewonnen nach 13 Minuten 43 von der Länge her genau richtig. Und das ist mein Match of the Night mit 4 Sternen. Ja, ich würde dem 3-3-4 geben und ich würde auch sagen, bis hierhin war das so das beste Match und ich war positiv überrascht bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, insgesamt also, ein Match of the Night. War noch kein wirklich schlechtes Match dabei, noch kein Ausfall. Selbst das Frauenmatch war okay. Also ich dachte, wenn so weitergeht, wird das einer der besten Pay-Per-Views doch. Ja, das dachte ich an der Stelle auch. Oh, Wahnsinn, Pay-Per-View, das wird bestimmt wieder super. Das habe ich ganz oft bei Pay-Per-Views und auch dieses Mal wurde es dann im zweiten Abschnitt um einige schlechter. Und nach dem Ende war ich ja etwas enttäuscht. Ja, aber dazu kommen wir dann noch. Ja, es folgte als nächstes wieder ein Hell in a Cell Match um den WWE-Titel. Ja, also das dachte ich jetzt. Also Randy Orton gegen John Cena. Ankündigung kam, da wusste ich, ab jetzt geht's bergab. Also wenn sie jetzt den Raw Main Event in der Mitte des Pay-Per-Views zeigen, da dachte ich mir schon, das kann ja nichts mehr. Da dachte ich, jetzt ist die Veranstaltung gelaufen. Jetzt kann es nur noch bergab gehen. Ja. Randy Orton gegen John Cena, es gibt auch hier wieder diese Cena-Orton-Chance. Also die Stimmung ist sehr gut, macht das Ganze besser als es ist. 21 Minuten 26. Es gibt ziemlich viel Cena-Sax-Rufe auch. Ja. Und Randy Orton gewinnt durch seinen Kick. Ich fand das mir, also ich hätte dem Match 3,5 Sterne gegeben. Ich habe das dann noch auf 3 Sterne runtergesetzt und zwar wegen der letzten Aktion. Das nicht, ah ja, die ist ja voll daneben. Ja, ich dachte, ich saß nämlich vor dem Fernseher. Das hat mich gewundert, dass sie den nochmal in der... Aber das solltest du vielleicht erst noch erklären. John Cena lag da am Boden. Ja, Cena lag am Boden. Orton wollte seinen Headkick zeigen, der ja so viele schon in das Unterbewusstsein geschickt hat. Ja. Ja, und dann sollte der folgen. Der folgte auch und ich dachte erst, die wollen mich jetzt verarschen. Und ja, Also, bitte auf die Sprache achten. Du hast gedacht, die wollen dich jetzt veräppeln. Ja, aber das muss man ja schon so sagen. Cena ist 20 cm von Ortons Knie entfernt und schmeißt sich da dann zur Seite, als ob der Luftzug ihn da irgendwie erwischt hätte. Ich dachte, nun gut, Cena ist jetzt ausgewichen. Orton hat Cena dann gecovert. Ich dachte, ja gut, gleich gibt es einen Einroller von Cena, das ist ganz schlau gemacht. Und dann ist das Cover von Randy Orton bis 3. Und ich dachte, wollen die mich veräppeln? Also da ging die Stimmung dann schon ziemlich runter und da habe ich meine 3,5 Sterne dann auf 3 runtergesetzt. Das war ziemlich mies. Dann haben die das in der Wiederholung nochmal von der Seite gezeigt, aber auch von da sah das ziemlich mies aus. Also das war sehr, sehr schlecht getimt und auch noch von dem Kamerawinkel da aus, das zu zeigen. Also das Ende, das war das allerletzte. Das gefiel mir gar nicht. Also ansonsten wäre das Match gut gewesen, aber so, nee. Was ich erschreckend fand, ist, dass in der ersten Wiederholung haben die sogar exakt dieselbe Kameraposition nochmal gezeigt, ja. Sodass du es zweimal hintereinander sehen konntest und erst dann haben sie es wohl selber gemerkt und haben in allen anderen Wiederholungen dann nur andere Kamerapositionen gezeigt. Ja, das ist natürlich schon mal sehr schlecht. Gemerkt, die haben es dann von den Kommentatoren noch versucht, so ein bisschen wieder einzufangen, indem sie dann gesagt haben, glücklicherweise hat Randy Orton Cena nicht voll getroffen, weil sonst wäre er jetzt im Krankenhaus. Also die haben es wohl selber auch gemerkt, aber das war wirklich ganz schwach. Ich versuche mich gerade an das Match selber zu erinnern und ich kann mich an gar nichts Besonderes mehr erinnern, was ist denn da überhaupt passiert. Ich weiß, es gab eine Szene, wo Randy Orton die Ringtreppe über die Seile geworfen hat und es beim ersten Versuch nicht geschafft hat. Und ich glaube, vom Publikum dann ausgelacht wurde und ich glaube, er hat dem Publikum dann sogar noch einen Stinkefinger gezeigt. Aber das hat man dann nicht so richtig gesehen. Ansonsten kann ich mich dann gar nicht so richtig mehr erinnern. Es war insgesamt ein nettes Match. Ich hätte dem 3,5 Sterne gegeben, aber wie gesagt, das Ende war nicht gut, auch wenn der Kick sehr gut gelungen wäre. Ich fand diesen Kick an sich da irgendwie so ein bisschen unpassend auf einmal. Der kam mir irgendwie zu plötzlich. Ja, ist auch ein bisschen komisch. Und das größte Problem, was ich damit im Prinzip habe, ist dieser schnelle Titelwechsel hin und her. Ja, das stimmt. Man hat John Cena im letzten Pay-Per-View nur den Titel gegeben, um jetzt im Käfig nochmal den Titel zu wechseln und um sagen zu können, zum ersten Mal hat der WWE-Titel im Hell in a Cell gewechselt, zum ersten Mal hat der World Heavyweight-Titel im Hell in a Cell gewechselt, nur um das geschichtsträchtig hier jetzt so hinzupacken. Das Problem ist, der Titel gewinnt, verliert dadurch an Bedeutung. Und ein Titelwechsel ist nicht mehr so wichtig. Das ist ja sowieso schon seit Monaten so. Ja, aber Randy Orton hat zumindest den Titel relativ lang gehalten. Und CM Punk ja auch einigermaßen lang. Und üblicherweise ist WWE da ja, deshalb hat WWE aus meinem, das war einer der Gründe, weshalb WWE damals den Monday Night War gegen WCW gewonnen hat. Weil bei WCW irgendwann jede Woche in der Fernsehsendung der Titel wechselte der Titel keine Bedeutung mehr hatte. Und Vince Russo selber ja auch in Interviews gesagt haben, hat die Titelspiele eigentlich keine Bedeutung. Er hat ja sogar mal diesem Schauspieler David Arquette den Titel gegeben. Und WWE muss aufpassen, dass sie nicht auch in eine ähnliche Richtung kommen. Dass sie bei jedem Titel, bei jedem Pay-Per-View den Titel wechseln. Ich habe ja die Befürchtung, dass jetzt bei Bragging Rights der Titel eventuell schon wieder wechselt. Und das wäre dann noch eine Katastrophe. Ja, wir können jetzt eben schnell zu den Raw-Sachen kommen, wo wir jetzt schon bei diesem Match sind. Denn es gibt ja dann bei Bragging Rights wird dann ja SmackDown gegen Raw sein. Im Main Event dann ja dieses Tag-Team-Match und die Teilnehmer davon werden im vorigen Match beim Pay-Per-View gekrönt. Das an sich finde ich ganz gut. Weiß man schon, wie viele Kämpfer pro Tag-Team dann auftauchen? Ist das normale Tag-Team? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, also von der Idee her finde ich das eigentlich ganz gut. Aber jetzt kommen wir zu dem WWE Championship Match, denn es wird hier das letzte Aufeinandertreffen von Randy Orton gegen John Cena geben. No Disqualification, no Count Out. Wenn Cena verliert, verlässt er die WWE. So, das alleine wäre jetzt ja noch nicht nein, so schlimm. Nein, das hast du falsch gesagt. Nee. Wenn Cena verliert, verlässt er Raw. Ja, und kann zu SmackDown. Ja, gut. Und geht entweder zu ECW oder zu SmackDown. Das wurde nämlich in den ECW und SmackDown Shows auch gesagt. Dass die im Prinzip hoffen, dass Cena verliert, damit die Cena als neues Mitglied bekommen. Ja, also an sich ist das natürlich noch nicht so schlimm, aber Randy Orton gegen John Cena, das wird aufgebaut wie Randy Orton gegen Triple H, da wird jetzt jedes mögliche Gimmick-Match durchgehauen, nur um dann wieder zu sagen, das ist besser als das. Jetzt haben sie I Quit gesagt, das ist eigentlich das ultimative Match, dann wurde Hell in a Cell das ultimative Match und jetzt beim nächsten Pay-Per-View das ultimative Match und wahrscheinlich das schlimmste von allen, ein 60-Minute Ironman Match. Jetzt müssen wir uns 60 Minuten Pay-Per-View-Zeit dieses Match antun. Ein Drittel des ganzen Pay-Per-Views. Also das finde ich, als ich das gehört habe, dachte ich auch, das darf nicht wahr sein. Jetzt sind wir vollkommen verrückt geworden. Das einzig Gute, danach gibt es das erstmal nicht wieder. So, pass auf, da bin ich mir jetzt unsicher, denn ich habe mir ja dieses Segment bei Raw angeguckt, wo das angekündigt wurde. Und im Prinzip habe ich das so verstanden, dass Randy Orton die Kondition für das Match diktiert. Und John Cena hat ja erst gesagt, komm, lass uns noch mal ein allerletztes Aufeinandertreffen machen. Wir machen das und wenn das vorbei ist, gibt es keine Rückmatches mehr. Und da hat aber Randy Orton ja gesagt, nee, da wäre ich ja blöd. Wenn ich dann verliere, würde ich ja kein Rematch bekommen. Wir machen das unter meinen Bedingungen. Wenn ich gewinne, musst du Raw verlassen. Und außerdem, irgendwas anderes hat er noch. Und außerdem wird das No Disqualification. Das waren seine beiden Rahmenbedingungen. Aber das heißt, wenn Randy Orton gewinnt, dann gibt es kein Rematch und dann muss Cena zu SmackDown gehen. Aber wenn John Cena gewinnt, dann kriegt Randy Orton doch ein Rematch wieder. Weil das gilt nur in die eine Richtung. Das wäre ziemlich schrecklich. So, dass sie das nochmal machen können, aber ich glaube ja vielleicht sogar insgeheim, dass Orton doch gewinnt, Cena zu SmackDown geht und bei SmackDown irgendwie eine Fehde zwischen Batista und Cena kommt oder so. Ja, das wäre sehr schön, das Problem ist nur, wenn jetzt Cena doch gewinnt, ich wüsste nicht, welche Gimmicks man bei Randy Orton gegen John Cena jetzt noch setzen könnte. Ich will das vor allen Dingen nicht nochmal sehen. Nee, aber wirklich mal, was kann man da denn jetzt noch für Gimmicks setzen? Man hat eigentlich alles Gute durch. Also, TLC gibt es jetzt noch, aber man hat eigentlich diese ganzen großen Matcharten jetzt alle durch. Ich denke, das, weiß ich nicht. Also, ich hoffe ja, ich glaube das auch ein bisschen, dass Cena dann doch zu SmackDown zurückgeht. Das finde ich auch nicht schlecht. Also, nee, da gibt's. Ich auch nicht. Ich glaube, da ist er besser. Da könnte er ja auch mal gegen CM Punk kämpfen und, da gibt es zumindest mal so ein paar Farben, die wir in letzter Zeit nicht mehr so häufig gesehen haben. Wenn der einzige Nachteil ist, dass dann eventuell die Rückkehr von Edge bei Raw stattfindet und nicht bei SmackDown. Weil Raw sonst zu wenig Leute hat. Aber gut. Ja, also so viel zu dem Weitergehen von Cena gegen Orton. Ja, dann folgte das nächste Match. Ein Match, was ich eigentlich im Dark als Dark Match erwartet hätte, aber es kam nun doch noch. Ja, das ist wichtiger als die beiden Main Events. Also R-Truth ist ganz schön aufgestiegen. Na, wichtiger bezeichne ich das jetzt nicht wirklich. Also sonst wäre es ja nicht weiter so weit oben auf der Card. Naja. Also, R-Truth gegen Drew McIntyre. Es gab hier auch gleich mal ein paar Boring-Rufe im Publikum. Drew McIntyre hat durch diesen Finishing-Move von ihm da gewonnen, den ich ganz nett finde. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich wusste noch nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr dran erinnern. Das ist dieser Arm-Art Double-Arm-DDT, nur dass er den nicht so ganz auf den Boden haut. Ach so, ja, okay. Ja, Drew McIntyre hat gewonnen. Nach nur 4 Minuten 38. Das Match an sich war nicht so schlecht, aber es gab halt vom Publikum höchstens Boring-Rufe, ansonsten keine Reaktion. Dadurch wird das halt runtergewertet. Ich gebe dem Ganzen 2,5 Sterne. Thomas, deine Einschätzung des Ganzen? Ja, ich würde ihm auch 2,5 Sterne geben. Ich würde auch den Vorwurf, dass das Match nicht so ankam, gar nicht an die beiden Kämpfer geben, denn die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ja. Das lag einfach daran, dass das an dieser Stelle auf der Card kam. Also ja, das ist auch richtig. Das hätte irgendwie, also als Opener vielleicht sogar. Na, als Opener als, vielleicht auch nicht. Als Opener oder so wäre das glaube ich, ganz gut angekommen. Der R-Truth hat wieder seine ganzen wilden Drehungen da gemacht. Das hat auch alles gut geklappt. Hat nichts daneben gehauen. Und der Drew McIntyre muss man mal abwarten. Weiß ich noch nicht so genau. Ist auf jeden Fall bisher solide. Ja, zudem kommt jetzt auch noch der... Vielleicht wird das ja was mit dem. Zudem kommt ja jetzt auch noch der Eric Escobar. Ja, wann der mal kämpft, weiß ich natürlich nicht. Nee. Bei SmackDown war er ja nur in einem Backstage-Segment dabei. So, als nächstes Match folgt ein Triple Threat-Match um den United States-Teil. The Miz gegen Jack Swagger gegen Kofi Kingston. Und das wurde gemacht wie beim letzten Pay-Per-View. Alle machen sich fertig und am Ende steht nur noch liegt einer der dreien. Jack Swagger lag am Boden. Kofi Kingston verpasst The Miz den Trouble in Paradise, covert The Miz und dann ist es vorbei. 7 Minuten 54, 3 Sterne, Kofi Kingston weiterhin Champion. Mir geht der Title Run von Kofi Kingston so langsam auf die Nerven. Er ist ja bei Raw jetzt beendet worden. Ja, und bei Raw hat The Miz den Titel gewonnen. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Was ich gar nicht gut finde. Fand ich aber eigentlich gut. Finde ich gar nicht gut. Vor allem wurde er da ja auch gecovert bei dem Pay-Per-View. Davon her hätte es eindeutig besser gepasst, wenn Jack Swagger da jetzt die TL-Chance bekommen hätte. Jack Swagger hat ja jetzt ein ganz komisches anderes Gimmick. Hast du das auch mitbekommen? Nein. Jack Swagger hat bei Raw Primo Colon geschlagen und hat vorher angekündigt, er wird jetzt als der All-American und künftige Superstar bis Ende des Jahres ungeschlagen bleiben. Ja, das hatte ich wohl gelesen. Hat jetzt angekündigt, die große Siegesserie einzuläuten. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch wirklich so sein. Er wird jetzt gegen Mid-Kader irgendwie so halbe Jobber-Matches alle gewinnen. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht ist dann auch irgendwie ein Titelkampf gegen Miz oder der dann auch immer den Titel hat mit dabei. Ich fand das ganz gut, dass Kofi Kingston den Titel verloren hat, weil irgendwie geht er mir doch ein bisschen mittlerweile auf die Nerven. Ja, ist einfach zu viel und er macht auch irgendwie nichts letztlich. Ist bei jedem Pay-Per-View Titel gewinnen und fertig. Halt, ne? Er macht halt reine Matches und er hat halt noch nicht die Erfahrung, um wirklich so das Storytelling im Kampf dann zu machen. Er ist halt immer nur das Babyface, der liebe Nette. Und, ja, der liebe Nette. Ja, ist auch so. Ja, war nur gut gesagt. Ist doch immer der Höfliche und der Grinsende und... Ja. Naja. Ja. Hat der Muffin geschmeckt? Ja, ich habe noch einen davon. Oh, ja, dann kannst du mir jetzt ja mal hier über den Hörer rüberschicken. Ich bin jetzt ein bisschen dabei, Wäsche abzuhängen. Weil die nächste Ladung Wäsche ist gleich durch in der Maschine. Oder? Ja, bei dir hat es ja auch so ein schönes Unwetter gegeben, wie ich da erfahren habe. Dann brauche ich nämlich diesen Wäscheständer. Bei dir gab es ein schönes Unwetter, wie ich gehört habe. Ja, es war ganz schön regnerisch und die Straße war ganz schön voller Wasser. Es ist also der ganze Regen ist nicht alles abgelaufen. Und also hier in der großen Straße, wo ich wohne, ist das in der Regel nicht das große Problem. Aber irgendwo in Hannover mussten wohl auch irgendwelche Straßen gesperrt werden. Aha. Aber ja, man konnte das auf dem Bild nicht so gut erkennen. Ich habe da... Also ich dachte, da wird wohl ein bisschen regnen und ich dachte, da ist ein bisschen Wind. Nee, es war schon ein bisschen mehr Regen. Also es war richtig so, dass Wasser auch auf der Straße direkt war und auch nicht sofort abgelaufen ist. Körper so viel war. Aha. Das ist klar, wenn du nachts fotografierst und dann hat das iPhone auch nicht die beste Auflösung, dass der Fotoapparat, der da eingebaut ist, dass man das nicht so genau erkennen kann, das ist schon klar. Aber es sah schon nach schlechtem Wetter aus, das auf jeden Fall. Dann war auch schlecht. So, wir können auch eben ganz schnell vorziehen, was dann beim nächsten Paper wieder Smackdown Main Event wird. Denn hier hat Teddy Long wieder Druck von Vince McMahon bekommen, der jetzt nur noch bei Smackdown auftritt, von wegen, Teddy Long steht ja noch unter Beobachtung und soll mal was Vernünftiges machen. Da sage ich nur, ja, Vince, mach das mal selber. Hat er ja gemacht. Er ist in den Ring gegangen und hat den Main Event von Smackdown selber angekündigt. Ich glaube, Teddy Long hat ihn gar nicht festgelegt. Teddy Long hat aber den Pay-Per-View Main Event angekündigt und davon rede ich ja jetzt auch gerade. Ich dachte, den hätte auch Vince McMahon angekündigt. Ne, den hat Teddy Long angekündigt und zwar ein Fatal 4-Way Match. Achso, dann habe ich das falsch gelesen. Ein Fatal 4-Way Match zwischen... Nee. Ich hatte das so gelesen, dass Vince McMahon in den Ring gegangen ist und er das angekündigt hätte. Nee. Okay. Nee. Und welche vier Leute werden sich in diesem Fatal 4-Way Match gegenüberstehen? Soll ich dir das beantworten? Ja, bitte. Der aktuelle Champion, der Undertaker. Ja. Der Nummer 1 Herausforderer, CM Punk. Und Rey Mysterio und Batista. Genau, also die zwei Tag-Team-Leute werden damit reingepackt. Ich glaube, das könnte ein sehr unterhaltsames Match werden. Vor allem kann man Undertaker hier ein bisschen schonen, dass der nicht so viel zeigt. Darum ging es ja eigentlich auch. Ich vermute, dass das die Idee ist und ja. Das ist auch okay. Ja. Ich wundere mich nur ein bisschen, wenn ich, also nochmal zu den Bragging Rights zurück. Ich habe, als ich dieses Bragging Rights-Symbol das erste Mal bei Raw gesehen habe, dachte ich... Sieht ein bisschen billig aus, ne? Nee, da dachte ich, ah super, ein Pay-Per-View mit lauter Smackdown gegen Raw-Paarung. Und ich dachte, wir sehen jetzt lauter Matches, die wir lange nicht gesehen haben, wo irgendein Smackdown-Match gegen irgendein Raw-Match kämpft. Und als sie dann angekündigt haben, nee, es gibt nur ein Tag-Team am Ende, wo dann die Gewinner der beiden Brands gegeneinander antreten, da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Und jetzt finde ich das ein bisschen komisch. Das Problem ist, jetzt wo ich sehe, dass diese ganzen Main-Event-Leute da schon drin sind, ist das Tag-Team-Match irgendwie so ein Undercard-Tag-Team-Match. Weil das soll ja in dem Main-Event, da können jetzt nicht irgendwie William Regal auf und so kämpfen, das geht ja gar nicht. Jetzt gibt es bei, nee, das kommen ja nur die Gewinner aus den anderen Matches. Ja, aber nicht aus den Main-Events. So klar, wieso das denn nicht? Nee, das kann ja eigentlich nicht. Randy Orton hat gerade den Titel gewonnen und muss ja in ein Main-Event nochmal rein, nee, das kann eigentlich nicht. Ja, so habe ich das aber verstanden. Ja, das müssten eigentlich spezielle Auswahlkämpfe sein. Die haben doch keine Undercard-Matches. Die haben doch höchstens vier Matches auf der Card. Weil die eine Stunde ist doch schon durch das Ironman-Match weg. Das ist klar, aber wenn ein Randy Orton Wo sollen sie denn die anderen Wenn ein Randy Orton oder ein John Cena eine Stunde kämpft, dann kann ich mir das bald nicht vorstellen, dass der dann auch noch in dem Main-Event nochmal 20, 30 Minuten muss. Siehst du, das wollte ich gerade nämlich sagen. Das ist das, was... Das kann doch irgendwie nicht. Das ist das, was mich daran ärgert, dass das unlogisch ist, dass jemand, egal wer von denen jetzt gewinnt, dass jemand, der ein Ironman-Match hat, dann auch noch anschließend nochmal in ein Tag-Team-Match antreten muss. Und dasselbe ist natürlich bei SmackDown auch so. Da ist irgendwie ein Fear-Way und da haben sie auch nur einen Gewinner. Die kriegen ja gar nicht genug Leute für das Tag-Team zusammen. Nee, das ist ein bisschen komisch. Aber pass auf, die haben... Das Four-Way wird auch mindestens 20 Minuten gehen. Ja. Dann haben sie das Ironman-Match, das ist 60 Minuten, da sind sie bei 80 Minuten. Dann haben sie noch dieses große Tag-Team am Ende, da werden sie allein durch den Ringeinzug und alles etliches an Zeit verdaddeln. Also für das Smackdown-Tag-Team, da werden sie in 20 Minuten nicht fertig, da brauchen sie eine halbe Stunde allein wegen der vier Einzüge und vor allem wegen des langen Undertaker-Einzugs. Das heißt, da sind wir dann schon bei 90 Minuten. Dann hast du das Tag-Team am Ende, wo auch diese ganzen Einzüge wieder sind. Da bist du auch mal locker mit 30 Minuten dabei. Dann musst du doch noch irgendwo anders zwei Leute herbekommen. Das heißt, da müssten noch zwei zusätzliche Matches stattfinden. Das passt doch alles gar nicht. Ja, soll ich dir mal was sagen? Es wird 6 Matches geben, was eindeutig zu viele sind. Wir werden nämlich hier wieder eine totale Mist-Zeitplanung. Können doch keine 6 Matches machen, wenn eins davon garantiert über 60 Minuten geht. Ja. Weil das wird ja, erst kommt der Einzug, dann geht das Match 60 Minuten So wie ich die kenne, wird das dann bestimmt auch noch über die Länge. Unentschieden. Ja. Dann gibt es nochmal eine Verlängerung um 5 Minuten. Dann gibt es nochmal eine Feier hinterher. Also das ist doch, das passt doch vorne und hinten nicht. Ich kann mir auch bald nicht vorstellen, dass das Ironman-Match nicht der Main-Event wird, wenn die die Feder abschließen wollen und die halten von der Feder ja anscheinend so viel. Naja. Das wird aber nicht der Main-Event, weil Main-Event ist ja das Tag-Team. Ja. Die müssen ja das Ironman-Match machen, weil sonst wissen sie ja gar nicht, wer im Tag-Team mitkämpft. Ja, irgendwie kann das nicht. Also das ist schon unlogisch, und das werden wir weiter verfolgen, ja. Aber wir wollen jetzt auch zum Main-Event. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die das so machen und das dann aber... Dass sie sagen, der Gewinner aus dem Ironman-Match kann nicht antreten, weil er noch so fertig ist. Und deshalb wird es entweder ein Handicap-Match oder es wird irgendwie ein Ersatz geschickt. Ja, das wäre aber auch bekloppt. Naja, der Main-Event von Hell in a Cell ist ein Hell in a Cell-Match. Hatten wir denn R-Truth gegen Drew McIntyre schon? Das war ja der heimliche Main-Event. Ja. Die Generation X gegen Legacy. Triple H wird hier erstmal auf der Rampe fertig gemacht und wird dann aus dem Käfig geschlossen. Shawn Michaels wird minutenlang fertig gemacht, bis Triple H dann irgendwann mit seinem Sledge... Warte, du hast das ECW-Match ausgelassen. Ja, das gab's ja leider gar nicht. Es gab kein ECW-Match? Nee. Es gibt bei Bragging Rights ja auch kein ECW-Match, weil das ist ja Raw gegen SmackDown. Ja, das ist interessant, ne? Gibt's ECW überhaupt noch? Ich glaube nicht, das fehlte nämlich auf der Hell in a Cell Card eben. Das ist komisch, ne? Mhm. Also es ist sowohl bei Hell in a Cell nicht, als auch bei Bragging Rights nicht. Ja, die Ex Triple H wird rausgeschlossen. Shawn Michaels wird von Legacy drin fertig gemacht, bis dann Triple H durch seinen Sledgehammer rein kann. Macht dann die erstmal fertig und dann wird Ted DiBiase. Nee, das ist schon mal falsch. Nee, das ist nicht falsch. Ted DiBiase wird dann von. Sledgehammer. Doch. Ach nee, ja. Ja, Entschuldigung. Triple H bricht dann durch. Ja, Triple H bricht durch eine Kettenzange. Nennt man die so? Bricht dann da auf jeden Fall die Kette von dem Schloss kaputt mit dieser Zange. Ist dann drin, die DX schließt dann Ted DiBiase aus dem Käfig raus, macht dann Cody Rhodes fertig und am Ende gibt's dann Switcher Music und Sledgehammer Schlag gleichzeitig gegen Cody Rhodes und das siegreiche Cover nach 18 Minuten und 2 Sekunden. Also dieses Ausschließen, Einschließen war einerseits logisch, einerseits teils ein bisschen langweilig, andererseits teils auch ganz gut. Ja, aber es ist nichts Besonderes passiert, ne? Also, das war, Nee, man hätte ja erwartet, dass sie irgendwie raus aufs Dach gehen oder so, aber gar nichts. Das zog sich ja irgendwie durch den ganzen Abend. Irgendwie sind jetzt Hell in a Cell Matches für mich nur noch so 0815 Käfig Matches. Ja, das Problem, die sind... Das Besondere, was Hell in a Cell früher hatte, ist irgendwie jetzt durch diese Veranstaltung weg. Soll ich dir sagen, die beste Hell in a Cell Attacke, der Woche da dann, die gab's nicht bei dem Pay-Per-View, die gab's bei Raw, als es den FU auf dem Dach gab. Das war die beste Hell in a Cell-Attacke, nicht beim Pay-Per-View, sondern bei Raw davor. Ja, sehe ich auch so. Das ist katastrophal, um das mal so auszudrücken. Ja. Ja, der Match, die Ex hat gewonnen, gebe ich 3,5 Sterne gerade noch so. Ich gebe den 3,25. Mhm. Ja, jetzt wollen wir doch mal den Finger für den Pay-Per-View vergeben. Thomas? Du hast jetzt die ganzen Tipps, die wir abgegeben haben, gar nicht mehr bewertet. Ja, doch, da bin ich fertig mit. Also, ich habe ja lange mitgefiebert und beim Main Event war mir dann klar, also beim Main Event wusste man sowieso, als Triple H rausgeschlossen wurde, sofort, wer gewinnt. Ich habe das Tippspiel 4-3 gegen Thomas gewonnen. Ja, aber Glück gehabt. Obwohl ich auf Alicia Fox getippt habe, was ja doch ein ziemlich bekloppter Risikotipp war. Hätte aber sein können. Ja, war aber nicht so. Ja, Thomas, dein Finger für diese Veranstaltung. Ja, ich habe lange nachgedacht, also... Aufgrund der guten ersten Hälfte Daumen in der Mitte. Ja, eigentlich hätte ich den Daumen nach oben gegeben, aber insgesamt war ich enttäuscht. Zum einen, dass es keinen Move irgendwie auf dem Käfigdach gab. Wenn es beim Main Event so einen Move gegeben hätte auf dem Käfigdach, irgendwie Triple Pedigree auf dem Käfigdach oder Speech and Music auf dem Käfigdach oder so ein bisschen rumgeprügelt haben. Ich muss auch sagen, als sie den Tisch da abgedeckt hatten und da nur diesen Suplex drauf gezeigt hatten, da dachte ich auch, Shawn Michaels steigt jetzt zur Hälfte auf den Käfig und springt da dann runter. Oder dass die zumindest mal bei einem der Käfigkämpfe Blut eingesetzt hätten. Das hätte ja dann, wenn sie es nur bei einem gemacht hätten, Ganzen umso mehr Effekt gemacht. Ja, dazu muss ich noch was sagen. Und zwar habe ich gelesen, bei 7 Minuten 40 in dem Randy Orton und John Cena Kampf konnte man in der HD-Ausstrahlung wohl sehr gut erkennen, dass John Cena eine Rasierklinge vom Rücken gefallen ist. Die wurde dann vom Referee ganz schnell weggeräumt. Also war da vielleicht doch Blut geplant. Man weiß es nicht. Könnte sein, ja. Naja, auf jeden Fall war ich sehr... Oder das war dieses komische Teil, was er am Anfang immer mit zum Ring bringt. Diese Soldatenmarke. Nee, das soll wohl sehr klar als Rasierklinge erkannt worden sein in der HD-Ausstrahlung. Also das hätten sie schon geschrieben, wenn das was anderes am gewesen Rücken? Wäre. Hm? Was aber denn? Am Rücken. Am Rücken. Ja, es ist am Rücken runtergefallen, ich weiß nicht. Ist das Film oder was? Ja, möglich. Ist das saugefährlich? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich war enttäuscht. Zum einen fand ich Randy Orton gegen John Cena im Käfig zum einen ziemlich gut. Zum anderen störte es mich total, dass dieses Ende so daneben ging. Dass der erste Minuspunkt und der zweite Minuspunkt war, dass weder bei Randy Orton John Cena noch CM Punk gegen Undertaker noch dem Main Event DX gegen Legacy etwas auf dem Käfigdach gewesen wäre. Wäre etwas auf dem Käfigdach gewesen, hätte es einen Daumen nach oben gegeben. Ich habe mir jetzt... Du legst aber großen Wert jetzt mit dem Käfigdach. Ja, das gehört für mich zu einem Hell in a Cell Match ganz klar dazu, muss ich sagen. Ja, für mich gab es auch schon groß gute Hell in a Cell Matches, wo das keine Rolle spielte. Na ja, gut, aber dann waren die natürlich um einiges besser, die Kämpfe, ne? Also so gut waren die hier nicht und kein Blut und so. Also da muss schon was kommen wie Käfigdach, finde ich. Ja, aber nicht unbedingt. Nicht nur, aber mindestens bei dem Main Event. Also für mich war zum Beispiel eines der besten Hell in a Cell Undertaker gegen Brock Lesnar. Ich weiß nicht, das war 2003, glaube ich. Das war 2002, das ist auf der Undertaker-DVD. Das gehört für mich auch zu dem besten Hell in a Cell Match. Das lag allerdings auch daran, dass es ein extrem blutiges und natürlich auch sehr intensives Match war. Ja, und dadurch wirkt es halt auch sehr realistisch. Und da gab es aber auch keine Aktion auf dem Käfigdach, wenn man mal davon absieht, dass Brock Lesnar ganz am Schluss dann nochmal hin ist und sich sozusagen auf dem Käfigdach gejubelt hat. Ja, aber es ist halt entscheidend, dass da zum einen, dass da halt viel Blut geflossen ist und man kann halt kein Match mit viel Käfigeinsatz und Waffen und so aufbauen ohne Blut. Das wirkt halt unrealistisch. Deshalb gebe ich hier den Finger zur Seite. Wenn wir in der Vergangenheit immer einen Kopf gegen das Käfig geschmissen haben und dann Blut floss und das jetzt auf einmal auch machen, so wie beim Undertaker-Match und das nicht, dann wird das halt einfach nicht mehr echt. Nee, ist nicht schön. Dadurch hat die WWE neben einigen anderen Matcharten diese Matchart jetzt auch verhunzt. Hell in a Cell ist nicht mehr das, was es mal war. Vielen Dank an WWE, haben sie toll gemacht. Und von mir gibt es den Finger zur Seite. War Lockdown jetzt besser oder schlechter als Hell in a Cell? Weil eigentlich war das ja so eine Art Lockdown jetzt, ne? Ich habe Lockdown nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee, ich habe Lockdown nicht gesehen. Ist ja nicht. Guckst du dir denn jetzt in der nächsten Woche das Bound for Glory, ne? Genau. Bound for Glory werde ich gucken und die TNA-Sendung davor wird 3 Stunden gehen. Das finde ich schon mal ziemlich schrecklich. Oder? Eieiei. Ich bin ja so froh, dass wir so lange keine 3 Stunden Wars mehr hatten. Denn die waren auch immer furchtbar. Ja, das müsste eigentlich bald mal wieder kommen, ne? Ich hoffe nicht. Ja, müsste aber eigentlich. Ich hoffe nicht. Naja, auf jeden Fall beenden wir mit meinem Daumen zur Seite und Thomas, tschüss, gleich die Sendung. Wie sind wir? Das kann ich nicht sagen, wir sind doch noch nicht fertig. Wir haben auch noch einiges zu besprechen, oder? Nee, wir haben nichts mehr. Ich habe nicht mehr Zeit. Ich muss gleich los. Wie, du musst gleich los? Ich muss gleich los. Wie kommst du denn überhaupt zum Mediamarkt? Was? Wie kommst du denn überhaupt zum Mediamarkt? Mit Mama, mit dem Auto. Warte. Hm? Bitte? Mit Mama, mit dem Auto. Die musst du ja gerade erledigen. Ja, die ist aber fertig, das höre ich gerade, da die hier drin ist. Also hier drin nicht, aber im Haus. Ach so, deshalb. Ja, Bragging Rights hatten wir schon besprochen. Guckst du dir die Smackdown-Sendung heute Abend an? Ich weiß nicht, ich habe ja eigentlich noch Zeit. Also ich habe hier noch die 11. Staffel Simpsons zu stehen. Die erste DVD habe ich geguckt. Ich habe hier Eureka stehen, die erste Staffel. Was ist denn das überhaupt für eine Serie? Da hast du jetzt geguckt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Ja, da geht's um eine Stadt, wo eine Kleinstadt namens Eureka, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Und das ist so eine kleine Stadt, wo wo die US-Regierung die brillantesten Wissenschaftler des Landes angesiedelt hat, um da ihre Geheimprojekte ungestört beendigen zu können. Und dieser Geheimstadt passieren nun halt so ein paar Dinge. Es ist an sich so ein, fast so ein bisschen Krimi-Sache, nur dass da halt die Auflösungen ein bisschen unrealistisch sind, beziehungsweise ein bisschen diese wissenschaftlichen Dinge eingearbeitet sind. Ich finde es sehr gut. So ein bisschen Science Fiction. Ja, ein bisschen schon. Ich finde es aber sehr gut. Mir gefällt es gut, vor allem die Charakter der Stadt, die da so leben, die sind sehr schön gemacht, sehr charismatisch und deshalb gefällt mir das sehr gut. Hast du die zweite amerikanische Folge von Simpsons gesehen mit Mrs. Krabappel? Habe ich nicht hinbekommen. Wie hast du nicht hinbekommen? Ich habe die Folge nicht bekommen. Ach so, dann muss ich, weiß ich gar nicht, kann ich dir die, musst du mal auf Serienjunkies gucken. Habe ich. Dann müsstest du sie übergeben. Ich weiß, ich habe mir die auch gedownloadet, aber irgendwie kann ich die bei mir nicht öffnen. Ja, musst du nochmal machen. Kriegst du die nicht entpackt, oder was? Nee, da ist ja immer ein Passwort, nach dem gefragt wird, und ich habe genau das Passwort, dieses komische Passwort, was da auf der Seite steht, reingepackt. Wie heißt das denn? Ja, das weiß ich nicht auswendig. Das ist ziemlich, das ist ein komisches Passwort. Das Passwort heißt serienjunkies.org. Ja? Wenn da was anderes steht, vergiss es, und wenn du die Datei noch nicht gelöscht hast, dann machst du es nochmal. Das Passwort ist serienjunkies.org. Das war früher anders. Das hieß früher irgendwie serienjunkies.dl.am oder so. Und als sie das irgendwann mal geändert haben, bei älteren Dateien haben sie es dann nicht auf das serienjunkies.org umgestellt. Oh, ja, also dann habe ich wohl das falsche Passwort. Dann werde ich das Passwort, was ich dir gerade gegeben habe, nehmen, und die Folge ist sehr gut. Gut, dann werde ich die hoffentlich nachher noch gucken können, nachdem ich vom Mediamarkt wieder da bin. Ich bin am Überlegen, ob ich die Editas-CD mitnehmen werde. Ich muss da wohl mal reinhören. Ich würde mir an deiner Stelle nicht kaufen, nach dem, was ich so gelesen habe. Also da würde ich vorher auf jeden Fall sehr intensiv mir das anhören. Ich habe mir heute die DVD The Wrestler gekauft. Ja, die habe ich ja auf Blu-ray, die ist sehr gut. Die gucke ich mal irgendwann. Ja, ich musste noch was bei Bertelsmann kaufen, da habe ich ja die Mitgliedschaft, und da hatten sie den Film, und da habe ich gesagt, dann nimmst du den mit, auch wenn er da ein bisschen teurer ist als woanders, aber ja, das ist halt mein Quartalskauf. Und ich hatte mir noch die erste Season von Californication gekauft, so dass ich das jetzt nochmal auf DVD gucke. Die steht beim Mediamarkt auch immer, die stand unter der Eureka, oder? Ja, die ist, für dich ist die nix. Also das ist dann doch, sag ich mal, ein bisschen sehr freizügig. Ja, danach sah die Hülle auch aus. Bitte? Danach sah die Hüllung, die Verpackung auch aus. Ja, ist auch so. Hätte ich auch nicht nachgegriffen, also das, ich interessiere aber, mich eher für... Jetzt, während ich sozusagen mich über die dritte Staffel freue, die jetzt aktuell in den USA läuft, gucke ich die dritte Staffel und gucke mir nochmal die erste parallel dazu an. So, ich hatte gesehen, How I Met Your Mother Season 1, die kostet bei Amazon momentan nur noch 9,95. Ist das billig? Ja, ne? Ja, kauf dir die, die ist gut. Ja, muss ich da mal gucken. Ich hab mir gestern Abend... Ich muss gleich mal beim Mediamarkt vergleichen, wie teuer die da ist. Ich habe mir gestern die dritte Folge der fünften Staffel, die gerade in den USA läuft, angeguckt, und die war auch wieder sehr, sehr gut. Obwohl die fünfte Staffel so ein bisschen Abnutzungserscheinungen, das haben ja die Serien meistens, wenn sie älter werden, zeigt, und ich vermute, das ist so eine der letzten Staffeln, die wirklich gut ist. Aber die ersten drei Staffeln sind alle sensationell. Kann ich mir die auch auf Englisch angucken, oder ist das etwas zu schwierig? Die sollte man sich gerade auf Englisch angucken. Zur Not machst du halt die Untertitel an. Sieht dann schwierig auf Englisch? Die deutsche Synchronisierung ist eine Katastrophe. Guck dir die bloß auf Englisch an. Gut. Dann mache ich das. Oder zur Not lädst du dir mal eine Folge aus dem Internet auf Englisch. Nee, sowas mache ich ja nicht. Und guckst, ob du das Englische verstehst. Und wenn du das Englische verstehst, holst du dir die DVD. Das gilt, das ist, glaube ich, gerade noch so im Rahmen des Halblegalen. Weil du willst ja nur gucken. Ja, ich will ja nur gucken. Um dir dann das Zeug zu kaufen. Ja, ja. Und da wird dich jeder Richter dann freisprechen, und da wirst du, glaube ich, nicht mehr als 2 Jahre im Arbeitslager kriegen. Ja, dann ist das ja nicht so schlimm, dann werde ich das machen. Und damit beenden wir unsere heutige Ausgabe. Aber es gab ja noch eine wichtige Nachricht, die wir kurz besprechen müssen, zu Bukati. Ja, der wird wohl wahrscheinlich gekündigt, und leider kommt er dann wieder zur WWE höchstwahrscheinlich, was ich sehr schade finde. Ich hatte ja schon fast gehofft, dass er dann Schluss macht. Aber leider nicht. Warum wird ihm gekündigt? Musst du sagen. Er sollte bei einem Impact-Taping gegen Matt Morgan verlieren. Und da hat er gesagt, das will ich nicht. Und das hat er aber, das ist wohl schon länger so geplant. das war wohl auch schon bekannt während der Deutschland-Tapings und da hat er sich auch schon während der Deutschland-Tour und da hat er sich wohl schon ein paar Mal beschwert und gesagt, nee, das ist nicht so gut. Und dann hat er sich aber beruhigt und wohl doch gesagt, naja, wenn es sein muss. Und dann hat er aber 45 Minuten, bevor dieses Taping losging, gesagt, nee, mache ich nicht. Und da soll es wohl einige sagen, geben im Hintergrund, die sagen, Booker T ist wie Krebs. Und die halten wohl gar nichts von ihm. Und es gab ja in der Schweiz auch... Da gehöre ich zu. Bitte? Da gehöre ich zu. Es gab ja in der Schweiz auf der Tour auch diese Geschichte mit den Stühlen, wo er dann nach hinten gegangen ist und nicht wieder zurückgekommen ist und dann Sheikh Abdul Bashir ihn ersetzen musste. Ja, vielleicht ist er auch so ein bisschen halt arrogant. WWE, und das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Was wollen die denn jetzt mit ihm? Hoffentlich gar nichts. Ich will den Typen nämlich eigentlich gar nicht mehr sehen. Nö, als Wrestler, also damals als King Booker bei SmackDown, da fand ich ihn ganz unterhaltsam. Da fand ich auch schrecklich. Aber, nee, fand ich nicht. Also, er sollte ja schrecklich sein, er war ja ein Heel. Deshalb, wenn du das als schrecklich gesehen hast, hat er im Prinzip sein Ziel erreicht. Nee, ich fand den vorher auch schon schrecklich, also, da hat er kein Ziel erreicht. Oh, klar, wenn du ihn schrecklich findest, hat er als Heel sein Ziel erreicht. Ich fand den vorher auch schon immer schrecklich, du. Ja, das ist egal. Naja, auf jeden Fall beenden wir damit die heutige Ausgabe. Ja, aber wir müssen noch eine Sache ganz... Nee. Ja, ganz kurz. Nee. Wir haben ja jetzt auch eine neue deutsche Literatur-Nobelpreisträgerin, Hertha Müller. Ja, das habe ich im Radio gehört. Die kann das ja gar nicht fassen. Ich konnte das nicht glauben. Ja, die macht ja so einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du von der schon ein Buch gelesen? Wenn du mir einmal ein paar Titel nennst, kann ich dir das sagen. Ja, also es gab mal eins, da war irgendwie Der Fuchs und irgendwas anderes im Titel. Das hat Der Fuchs und das Mädchen? Im literarischen Quartett besprochen. Der Fuchs und das Mädchen? Ja, irgendwie sowas. Das klang mir aber zu schwierig und zu trostlos. Das habe ich mir dann damals nicht gekriegt. Also Der Fuchs und das Mädchen, das gibt's als Film. Das ist ein Kinderfilm. Nee, dann heißt es anders. Dann heißt es irgendwie anders. Gut. Und das neueste Buch von ihr, das heißt Die Atemschaukel. Ja, das hat irgendwie eine Veranschaulichung einer Diktatur, ne? Irgendwie sowas. Ja, da werden wohl die Erlebnisse irgendwie eines jungen Mannes in russischer Gefangenschaft oder irgendwie so beschrieben. Das ist nicht unbedingt Literatur, die ich lese. Ich lese da eigentlich eher so leichtere Bücher. Ja, weiß ich nicht. Die Sprache scheint nicht so schwierig zu sein. Ich habe vorhin im Buchladen mal die ersten Sätze gelesen. Also die Sprache waren sehr kurze, einfache Sätze. Weiß man natürlich nicht, wie das mit der Geschichte weitergeht, aber die Atemschaukel gibt es auch als E-Book für mein E-Book wieder, das werde ich mir vielleicht kaufen. Kannst du mir dann ja mal was sagen, ob ich das auch lesen sollte? In Dan Brown, den ich ja von euch zu Geburtstag bekommen habe, den habe ich jetzt angefangen zu lesen. Schwierig? Nö, kann man ganz gut lesen. Oder? Ja, das hatte ich auch gehört. Das kriegst du natürlich nicht mit, wenn du auf Englisch liest, aber ist sehr gut, ich habe jetzt die ersten 100 Seiten. Und es macht Spaß. Brauchst du bei englischen Büchern länger als bei deutschen, um die zu lesen, sag mal? Sicher. Ja, doch, ne? Ja, sicher. Aber interessanterweise sind die auch dann von der Seitenzahl kürzer, weil die englische Sprache ist ja kürzer und knapper. Also das Dan Brown Buch hat jetzt so ungefähr 500 Seiten. Und im Stern war ja ein Interview mit dem Mann. Da ist ja dann unten immer abgebildet, auch das Buch erschienen ist und wie viele Seiten das hat. Und das Buch hat in der deutschen Übersetzung 768 Seiten. Das heißt, kann allerdings da auch größer geschrieben sein. Das englische Buch, das hat auch eine ziemliche Größe, ne? Das ist anderes Format. Das eine ist das Format und das andere ist natürlich, dass die deutsche Sprache ein bisschen umständlicher ist und man mehr Worte braucht, um dasselbe auszudrücken. Und deshalb. Und das ist jetzt die letzte Nachricht dann, neben der ersten deutschen Frau, also es gab ja schon deutsche Männer, zuletzt Günter Grass, die einen Literaturnobelpreis gewonnen haben. Neben der ersten deutschen Frau hat jetzt auch wieder ein amerikanischer Präsident den Friedensnobelpreis gewonnen, nämlich Barack Obama. Aha, ja, da hatte ich noch gar nicht von gehört. Das ist heute, glaube ich, bekannt gegeben worden. Das dürfte jetzt überall auf den Nachrichten sein. Also Barack Obama hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Was hast du dazu? Ja, dann will ich gerade mal bei Stern gucken, ob das da steht. sag mal, die Die englische Ausgabe von dem Dan Brown, der war übrigens sogar billiger, ne? Als die deutsche. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht gekauft. Ich habe es geschenkt bekommen. Es war aber wirklich billiger. Also es ist gut 6 Euro. Nobelpreis für Obama. Hat Obama den Preis verdient? Aha. Ja, gut, das will ich nicht entscheiden. Aber interessant fand ich jetzt diese zwei Nobelpreis-Bekanntmachungen. Die Sendung heute sollte dementsprechend natürlich auch heißen, das Nobelpreiskomitee tagt. Nee, so wird es nicht heißen. Oh, bitte. Nee. Oh, bitte. Alle Hörer werden es beim Download gesehen haben. Nein, die Sendung hat nicht den Titel. Dann muss ich die nächste Sendung boykottieren. Boykottieren? Wie willst du das machen? Bitte? Wie willst du das machen? Ich rufe einfach nicht an. Oh Gott, ja, dann nehme ich alleine auf. Und ich habe das Gefühl, Thomas will jetzt gar nicht mehr Tschüss sagen. Wenn er das doch sagen will, dann geht die Sendung damit vorbei. Ich trinke nur Tee. Ich warte auf das nächste Thema. Wir haben ja noch jede Menge Sachen zu besprechen. Nee, ich muss jetzt wirklich los und damit sage ich Tschüss. Wo musst du denn hin? Ja, ich sage Tschüss. Wenn Thomas Tschüss sagt, ist es vorbei. Guck mal nach der CD von Janine Jansen. Tschüss.